Tonight I want to tie Nehemiah into the Lord's Supper. Und heute Abend möchte ich Nehemia hineinbringen in das Abendmahl. There's a very wonderful principle here. Es gibt ein wunderbares Prinzip in hier, chapter 5. Im Kapitel 5. For those who are visiting tonight, für die heute Abend auf Besuch sind, Nehemiah is back in the land and he's rebuilding the walls of Jerusalem. Nehemia ist wieder zurückgekehrt in das Land und baut die Mauern von Jerusalem wieder auf. He's restoring the testimony of the Lord. Baut das Zeugnis des Herrn wieder auf. That testimony is that the world will know that we are his disciples because we love one another. Und das Zeugnis lautet, die Welt wird uns erkennen daran, dass wir einander lieben. Really, it's the testimony of God's family. Es ist wirklich ein Zeugnis der Familie Gottes. And in the beginning of chapter 5, und zu Beginn des Kapitels 5, they had problems from within. Da waren Probleme da, und zwar vom Innen her. Where the Jewish people began to see that the walls were becoming finished. Wie die jüdischen Leute damals sahen, dass die Mauern sich zu schließen begannen. And soon there would be the economy would start happening and the city would start buzzing. Und dass dann einfach die Stadt wieder zu leben beginnt und dass eben die Wirtschaft, das Wirtschaftsleben wieder aufkommt. And they stopped treating each other like family. Da haben sie begonnen aufzuhören, sich gegenseitig wie Familienmitglieder zu behandeln. Each other like business people. Sie haben sich gegenseitig behandelt wie Geschäftsleute. Like worldly people. So wie die Menschen in der Welt. They started, charging interest. Sie haben begonnen Zinsen zu nehmen. On food. Und zwar in Bezug auf Essen. People had to sell their houses, even their children, to buy food. Die Leute mussten sogar Häuser verkaufen und ihre Kinder, um Essen zu bekommen. And Nehemiah was very angry. Und Nehemiah war darüber sehr zornig. And sometimes the Lord is not happy with his church. Und manches Mal ist der Herr nicht glücklich mit seiner Gemeinde. And you can read that in Revelations 2 and 3. Ihr könnt das in Offenbarung 2 und 3 lesen. Let's pick it up today in chapter 5. In verse 9. Wir wollen in Kapitel 5, Vers 9 anfangen. And this is Nehemiah. He says, "The thing which you are doing is not good." Und zwar Nehemiah spricht hier: Nicht gut ist die Sache, die ihr da tut. And sometimes there's things that we do in churches that are not good. Manches Mal gibt es Dinge in der Gemeinde, die wir tun, die nicht gut sind. And then he says, "Should you not walk in the fear of our God?" Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben? Because of the reproach of the nations, our enemies. Um dem Hohn der Nationen, unserer Feinde, zu entgehen. And that's our theme tonight. Und das ist das Thema für heute Abend. The fear of God. Die Furcht Gottes. What is the fear of God? Was ist die Furcht Gottes? Because of the reproach. Wegen dieser Schmach. Because of other religions. Wegen anderer Religionen. Who would say, look at these Christians. Die sagen zum Beispiel, schau doch mal auf diese Christen. They claim that the second person of the Trinity, die behaupten, dass die zweite Person der Dreifaltigkeit, came down and died on a cross, auf die Erde gekommen ist und am Kreuz gestorben ist, out of love for them, und zwar aus Liebe für sie. And look at the way they treat each other. Und schau mal, wie die sich dann gegenseitig behandeln. And it becomes hypocrisy. Und das wird dann Heuchelei. We become a reproach. Wir werden dann zum Hohn. Our behavior is something very different than what we say our theology is. Unser Verhalten ist der Theologie nicht gleich. Look at verse 13. I also shook out the front of my garment and said. Verse 13 in the English. Also Vers 13. Auch schüttelte ich meinen Gewandbausch aus und sprach. Thus, now listen to this. Thus may God shake out every man from his house and from his possessions who does not fulfill this promise. Ebenso soll Gott jeden Mann aus seinem Haus und aus seinem Besitz hinausschütteln, der dieses Wort nicht hält. The promise was, don't abuse your brothers. Und das Wort lautete, nütze deinen Bruder nicht aus. Don't take advantage of them. Also mach keinen, gewinne keinen Vorteil daraus. Give them back their interest. Gib ihnen deine Zinsen wieder zurück. Even thus may he be shaken out and emptied. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. And the assembly said amen. Und die ganze Versammlung sprach Amen. And they praised the Lord. Und sie lobten den Herrn. Then the people did according to this promise. Und das Volk handelte nach diesem Wort. And that's like us. We say amen. Und so ist es auch bei uns. Wir sagen Amen. We don't want anybody treating anybody like something less than a family. Wir wollen uns nicht gegenseitig in irgendeiner Weise behandeln als jemand, der niederer ist als in einer Familie. And if they do, Und wenn es so then ist, let the Lord shake them out. Dann lass den Herrn sie hinausschütteln. Go somewhere else. Geh woanders hin. Join a chess club or I don't know, a Geh ski club. Hin, einfach zu einem Skiclub oder sonst Schachclub oder sonst was. We want to be a family. Wir wollen eine Familie sein. And look what he says here in verse 14. Und schaut mal, was es hier heißt im Vers 14. He is promoted to governor. Da wird er zum Regierenden bestellt. And then he describes the way the old governors treated the people. Und dann beschreibt er die Art und Weise, wie die alten Statthalter die Leute behandelten. Verse 15. Vers 15. But the former governors who were before me laid burdens on the people. Aber die früheren Statthalter, die vor mir gewesen waren, hatten auf das Volk schwere Lasten gelegt. And took from them bread and wine besides 40 shekels of silver. Und Abgaben für Brot und Wein von ihnen genommen, dazu noch 40 Schekel Silber. Even their servants dominated the people. Auch ihre Diener hatten willkürlich über das Volk geherrscht. Imagine being part of a church like that. Stell dich einmal vor, ihr seid Teil einer solchen Gemeinde. That's top down. Wo es von oben nach unten and geht. And the people exist to serve the leadership. Und die Leute existieren, um dem Leiter oder den Leitern zu dienen. Instead of the leadership turning the pyramid upside down. Anstelle, dass die Leiterschaft die Pyramide umkehrt. And that the leadership is there to serve the people. Und dass die Leiterschaft dazu da ist, um dem Volk zu dienen. And look what Nehemiah says. Schaut einmal, was da hier Nehemiah sagt. But I did not do so. Ich aber, ich machte es nicht so. Because of the fear of God. Aus Furcht vor Gott. I also applied myself to the work on this wall. Und auch beim Werk an dieser Mauer packte ich mit an. Nehemiah was putting stones in. So Nehemiah hat hier Steine aufeinander gelegt. He was a cupbearer to the king. Er war ein Mundschenk des Königs. His hands were probably so soft. Seine Hände waren möglicherweise sehr, also die Haut war sehr sanft. They're soft as donuts, you know, just soft. Einfach weich. And there he is in Jerusalem. Und da ist er nun in Jerusalem. And his arms were probably not so strong. Und vielleicht hat er auch nicht so viel Kraft in den Armen gehabt. But you know what? His desire was strong. Aber sein Verlangen war stark. And he got strong. Und er wurde dann gestärkt. After about a week on that wall, he started having muscles. Nachdem er da Wochen an der Mauer gearbeitet hat, hat er Muskeln bekommen. He applied himself to the work. Und er hat sich das selbst in das Werk eingebracht. This is leadership. Das ist es, Leiterschaft. Leadership is not sitting on the top of something thinking you're the boss. Leiterschaft bedeutet nicht irgendwo oben zu sitzen und zu denken, dass man der Chef ist. That's top down leadership. Das ist eine Leiterschaft, die von oben nach unten geht. And the Lord said, it shall not be so among you. Aber der Herr hat gesagt, unter euch soll es so nicht sein. But how often it is. Aber wie oft ist es so? From the top down. Von oben nach unten. When in John 13 Jesus went on the bottom and served up. Wenn doch in Johannes 13 steht, dass Jesus von unten her gedient hat. Even his servants worked on the wall. Sogar die Diener haben an der Mauer gearbeitet. Verse 17. Vers 17. Moreover, there were at my table 150 Jews and officials besides those who came to us from the nations that were around us. Und die Juden, sowohl die Vorsteher, 150 Mann, als auch die, die von den Nationen rings um uns herum zu uns kamen, waren an meinem Tisch. Now that which was prepared each day was an ox and six choice sheep. Also birds were prepared for me, and once in 10 days all sorts of wine were furnished in abundance. Und was für jeden Tag zubereitet wurde, war ein Rind, sechs auserlesene Schafe und Geflügel wurden mir zubereitet und alle 10 Tage von allerlei Wein die Fülle. And he paid for this himself. Und dafür hat er selbst bezahlt. Yet for all this I did not demand the governor's food allowance. Und trotzdem forderte ich nicht das Brot des Statthalters. Why? Warum? Because the servitude was heavy on this people. Denn der Dienst lastete schwer genug auf diesem Volk. And look at verse 19. Und schau dich nun den Vers 19 an. That's our last verse here. Ist der letzte Vers hier. And this verse defines what the fear of the Lord is. Und dieser Vers definiert die Gottesfurcht. Remember me, O my God. Gedenke, mein Gott. For good. Mir zugute. According to all that I have done for this people. All dessen, was ich für dieses Volk getan habe. What is the fear of the Lord? Was ist Gottesfurcht? But it's that I am so convinced, dass ich so überzeugt bin, that God is good, dass Gott gut ist, that I can live my life selflessly, so dass ich mein Leben selbstlos leben kann. That's the fear of the Lord. Das ist Gottes Furcht. I am so convinced of the goodness of God. Ich bin so überzeugt von der Güte Gottes. That I don't have to live my life selfishly. So dass ich mein Leben nicht selbstsüchtig leben muss. Because God takes care of me. Weil Gott sich um mich kümmert. Remember me. Gedenke mein. Oh my God. Mein Gott. I have lived selflessly here. Ich habe hier selbstlos gelebt. I had rights I could have used. Ich hätte Rechte gehabt, die ich verwenden hätte können. I had advantages. Ich hätte Vorteile gehabt. I could have bought a piece of property in the city. Ich hätte einen Teil des Landes in der Stadt erwerben können. Aber ich habe es nicht gemacht. I worked selflessly here. Ich habe hier selbstlos gearbeitet. I used my money to pay this food every day. Und ich habe mein Geld dazu verwendet, dieses Essen für diese Hunderten von Leuten zu zahlen, jeden Tag. Warum? Because I fear you. Weil ich dich fürchte. Because I know that you are a good God. Weil ich weiß, dass du ein guter Gott bist. That you have brought me here. Und dass du mich hierher gebracht hast. You moved in the king's heart. Du hast das Herz des Königs bewegt. You opened the way. Du hast die Wege geöffnet. You have brought these people to do this work. Und du hast diese Leute hierher gebracht, um diese Arbeit zu tun. This is your goodness. Das ist deine Güte. So why would I want to live selfishly? Also warum sollte ich dann selbstsüchtig leben wollen? Now flip over to 1 Corinthians 11. Geht einmal zum 1. Korinther 11. And we see the same thing in light of the Lord's Supper. Und hier sehen wir dasselbe im Lichte des Abendmahls des Herrn. And we see the same problem in Corinth. Und wir sehen auch dieselben Probleme in Korinth. There was problems from within. Es gab Probleme im Inneren. The people were not treating each other like a family. Die Leute behandelten sich nicht so wie Familienmitglieder es tun. Starting with verse 17. Fangen wir beim Vers 17 an. But in giving this instruction, I do not praise you. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht. Because you come together not for the better. Dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. But for the worse. Zum Schlechteren. For in the first place, when you come together as a church. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, I hear that divisions exist among you, and in part I believe it. Dass Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Now he didn't believe it all. Also hat's nicht ganz geglaubt. There's always people who like the gossip. Es immer Leute gibt, die üble Nachrede kriegen. He wasn't quick to listen to what everybody said. Und Paulus hat nicht jeder Stimme zugehört, die da he so. He loved the church. Zu vernehmen war. There's always people who want to say something bad. Es gibt immer wieder Leute, die etwas Schlimmes oder Schlechtes sagen wollen. In part, I do believe it. Aber zum Teil glaube ich es, hat er gesagt. For there must also be factions among you. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein. So that those who are approved may be evident among you. Damit die Bewährten unter euch offenbar werden. People are going to show where their hearts are at in situations. Die Leute zeigen, wo sie stehen mit ihrem Herzen und zwar in verschiedenen Situationen. Verse 20. Vers 20. Therefore, when you meet together, it is not to eat the Lord's Supper. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. For in your eating, each one takes his own supper first, and one is hungry, and another is drunk. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Not drunk like drunk, but like totally satisfied, like oh, I'm so stuffed. Nicht betrunken einfach im herkömmlichen Sinn, sondern einfach völlig befriedigt. I couldn't drink another thing. Ich bringe nichts mehr runter. Well, ich kann nichts mehr trinken. But this guy doesn't have anything. Ja, du vielleicht nicht, aber der hat überhaupt noch nichts Look, gehabt. Look, he says, what? Do you not have houses in which to eat and drink? Schau doch mal, wie es da weiter heißt. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Or do you despise the church of God? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes? And shame those who have nothing. Und beschämt die, welche nichts haben. What shall I say to you? Was soll ich euch sagen? Shall I praise you? Soll ich euch loben? In this I will not praise you. Hierin lobe ich euch nicht. For I received from the Lord that which I also delivered to you. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. That the Lord Jesus in the night in which he was betrayed took bread. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. And when he had given thanks, he broke it and said. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach. Watch this. Beachtet das nun. This is my body. Dies ist mein Leib, which is for you. Der für euch ist. Do this in remembrance of me. Dies tut zu meinem Gedächtnis. That's the fear of God. Das ist Ehrfurcht Gottes. And there should be no greater time than we fear that we fear God than in the Lord's Supper. Und es sollte keine größere Ehrfurcht zu einem Zeitpunkt geben als dann, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Do this in remembrance of me. Tut dies zu meinem Gedenken. Remember what I did. Erinnert euch an das, was ich gemacht habe. Remember how I went to the cross. Denkt an das, dass ich ans Kreuz gegangen bin. Remember how I stood there as the Lamb of God. Und erinnert euch daran, ich bin dort gestanden als Lamm Gottes. Sinless. Sündenlos. How I was condemned to death. Aber wie ich zum Tode verurteilt wurde. How no word came out of my mouth. Aber wie kein Wort meinen Mund verließ. How they whipped me and beat me. Wie sie mich geschlagen haben, gegeißelt haben. Put the crown on my head. Mir die Dornenkrone aufs Haupt gedrückt how I haben. Walked the Via Dolorosa. Wie ich dann die Via Dolorosa hindurchgegangen how I bin. Carried my cross. Wie ich mein Kreuz getragen and they habe. Threw me down on it. Und sie haben mich da mitgeschlagen. And they nailed me to that cross. Und sie haben mich dann an dieses Kreuz genagelt. And how I hung there for 6 hours. Wie ich dann dort 6 Stunden lang gehangen bin. Do this in remembrance of me. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Do this in remembrance of all the good I've done for you. Tut dies im Lichte all des Guten, das ich für euch getan habe. Vers 25. In the same way he took the cup also after supper saying. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. This cup is the new covenant in my blood. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. The fear of the Lord. Die Furcht Gottes. I am so convinced. Ich bin so überzeugt of God's goodness. Von der Güte Gottes. That I no longer have to live my life selfishly. Dass ich mein Leben nicht länger selbstsüchtig leben muss. Look at verse 26. Schaut euch den Vers 26 an. For as often as you eat this bread and drink the cup, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, you proclaim the Lord's death. Verkündigt ihr den Tod des Herrn. We are proclaiming the good that Jesus did for us. Wir verkündigen das Gute, das Jesus für uns gemacht hat. Every time we take the body and the blood, jedes Mal, wenn wir das Brot und den Wein nehmen, we are proclaiming the Lord's goodness for us. Verkündigen wir die Güte Gottes until uns gegenüber, bis er wiederkommt. Now watch this little warning here in verse 27. Nun beachtet diese kleine Warnung in Vers 27. Therefore, whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt. And that word unworthy manner, und dieses Wort hier unwürdig, is to be without reverence, bedeutet ohne Reverenz, there's ohne no Ehre fear, zu erweisen. There's no fear of God there. Dass es da keine Ehrfurcht vor Gott there's gibt. There's no remembering the goodness of God. Dass es kein Erinnern gibt an die Güte Gottes. It's a cup of wine. Es ist ein Becher Weins. It's a piece of bread. Ein Stück Brot. There's no conviction. Aber es gibt kein Überzeugtsein. Of the goodness of God expressed in this. Ein Überzeugtsein der Güte Gottes, die sich darin ausdrückt. If anyone partakes in an unworthy manner, shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. But a man must examine himself. Der Mensch aber prüfe sich selbst. And in doing so, he is to eat of the bread and drink of the cup. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. We can stop there for now. Da können wir mal innehalten. Turn to 2 Corinthians 5 and we'll start to close. Gehen wir zum 2. Korinther 5 und dann fangen wir an abzuschließen. Sometimes I see attitudes. Manches Mal sehe ich Einstellungen. I see decisions that are made. Ich sehe Entscheidungen, die getroffen werden. And I have to ask myself. Und ich muss mich dann selbst fragen. Does that person have any fear of God? Hat dieser Mensch irgendeine Ehrfurcht vor Gott? That decision was so absent of the fear of God. Weil diese Entscheidung, da war die Ehrfurcht Gottes so weit weg. That attitude abwesend. Is so absent of the fear of God. Und in dieser Einstellung zeigt sich überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott. And where there's no conviction that God is good. und wo es kein Überzeugtsein gibt, dass Gott gut ist, I am going to live for myself. Werde ich für mich selbst leben. Because it's the goodness of God in Romans chapter 2, weil es die Güte Gottes ist in Römer 2, that leads us to repentance, die uns zur Umkehr führt, to turn from a life of selfishness, dass man sich abwendet von einem Leben der Selbstsucht. Now, when I wake up in the morning, unless I'm filled with the Spirit, I live for myself. Wenn ich am Morgen in der Früh aufwache und wenn ich da nicht mit dem Geist erfüllt bin, dann lebe ich für mich selbst. I have to put on Christ. Ich muss Christus anziehen. And purpose, Lord, I want to live for others. Und das bezwecken, beabsichtigen, Herr, ich möchte für andere leben. And then there are decisions that I have to make. Und dann gibt es Entscheidungen, die ich treffen muss. That are going to maybe hurt me. Die mich vielleicht treffen werden. Or reduce what I think I could have for myself. Oder das reduzieren werden, wovon ich denke, dass ich das für mich haben könnte. You know, if I the time I'm spending with that person. Also zum Beispiel die Zeit, die ich mit diesem Menschen verbringe. If I spent it on myself. Wenn ich die Zeit für mich verwendete. And the money that I'm supposed to help there. Und das Geld, mit dem ich dort aushelfen sollte. If I just did it for myself. Wenn ich das einfach für mich verwendete. And slowly. Because of a lack of the fear of God, und ganz langsam wegen diesem Mangel der Ehrfurcht Gottes, we do what Nehemiah would not do. Tun wir das, was Nehemiah nicht tun würde. I mean, Nehemiah could easily have just taken a little bit. Der Nehemiah hätte ganz leicht etwas abzweigen können für sich. He could have said, "Hey, you know what? I'm the governor. Do you mind if I live in the city?" Er hätte sagen können, wisst ihr was, ich bin der Statthalter hier, stört es euch, wenn ich hier in der Stadt lebe? I just thought maybe I would buy that nice top apartment there on the, you know, on the east wall, you know. Ich habe mir gedacht, ich werde da diese schöne Wohnung dort kaufen, da an der Ostmauer. Ah, sure, and you're the governor, do whatever you want. Ah, ja, klar, du bist Statthalter, mach was du willst. He didn't. Nein, he das said, hat er nicht I gemacht. Not because I feared God. Er hat gesagt, ich habe das nicht gemacht, weil ich Gott fürchtete. Because he knew that God was good. Er wusste, dass Gott gut ist. And if he was the servant, und wenn er der Diener ist, that God would bless him. Und dass er ihm der Diener ist, den Gott segnen würde. Am I convinced that God is good? Bin ich von dem überzeugt, dass Gott gut ist? If I look at this universe, wenn ich auf dieses Universum blicke, like I was saying this morning, so wie ich es heute Morgen gesagt habe, if I could hold the solar system in my hand, wenn ich das Sonnensystem in meiner Hand halten könnte, and then kind of reduce it down to a grain of salt, und wenn ich es dann noch kleiner machen könnte, so klein wie ein Salzkorn, that's our solar system, huh? Ja, das ist unser Sonnensystem. Put it right there. Da lege ich es. Okay, you stay right there. Bleib da liegen. And then I got an airplane. Und dann kommt ein Flugzeug. Ich steige in ein Flugzeug ein. And I flew to California. Und ich fliege nach Kalifornien. And that little grain of salt. Und dieses kleine Salzkorn. In light of Vienna. Im Licht der Wiens. In light of Austria. Im Licht der Österreichs. In light of Europe. In Bezug auf Europa. In light of this Western Hemisphere, im Lichte dieser westlichen Hemisphäre, doesn't even begin to touch the universe that we live in. Das beginnt nicht einmal noch nur dieses Universum zu berühren, in dem wir and leben. And God created it. Und Gott hat das geschaffen. With my thumb in the right place. Mit dem Daumen am rechten Platz. And you know, imagine if we didn't have eyelids. Man, stell dich mal vor, wenn wir keine Augenlider hätten. You know, we had just cover our eyes all the time. Und wenn wir dauernd unsere Augen zuhalten müssten. You know, and we just thought, man, this is so hard to live, isn't it? Und wir dachten uns, ja, es ist so schwer zu leben. Here comes the sun. Schon wieder Sonnenlicht. Get your hats on. Schon wieder die Sonne. God gave us eyelids. Gott hat uns Augenlider gegeben. We don't have to have like hats all the time. Wir müssen nicht ständig mit einen Hut aufhaben. I mean, ears, it's wonderful, und die Ohren, you know? Das look how wunderbar. We made them so they catch the sound. It's incredible. Schau doch mal, wie die gemacht sind, damit die den Klang aufnehmen können. Look at our skeleton. Und schau dich unser Skelett the an. Greatest engineering feat in the world. Das wunderbarste Werk eines Ingenieurs auf memory, der Welt. God created us. He's und a unser good Gedächtnis God. Und all das andere. Gott ist unser Schöpfer, ist ein guter Gott. Children and the flowers. Und die Sterne, die Kinder, and die Blumen. The dogs that chase the cats and und all die Hunde, kinds die den Katzen nachlaufen. Wonderful stuff. Wunderbare Sachen. God's a good God. Gott ist ein guter Gott. Why do I think? Warum glaube ich? That he doesn't see what I do. Dass er nicht sieht, was ich tue. Jeremiah 32:19. All the ways of men are open before the eyes of God. Alle Wege des Menschen liegen vor Gott bloß. And God rewards them according to what they do. Und Gott belohnt sie gemäß dem, was sie tun. And Nehemiah said, "Lord, remember me." Und Nehemiah sagte, Herr, erinnere dich an mich. For good. Und zwar für das Gute. Or, "Lord, remember me because I know you are good." Oder, Herr, erinnere dich an mich, weil ich weiß, dass du gut bist. And consider all that I've done. Und bedenke all das, was ich gemacht habe. All the acts that the sacrifice I've made. All diese Handlungen, diese Opfer, die ich gebracht habe. Now, if you look in 2 Corinthians chapter 5, nun schaut mal im 2. Korinther 5, Vers 14. For the love of Christ controls us. Denn die Liebe Christi drängt uns. Having concluded this, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, that one died for all, dass einer für alle gestorben ist, therefore all died. Und somit alle gestorben sind. I don't have to die for myself now. Christ died for me. Ich muss nicht für mich selbst sterben. Christus ist für mich gestorben. I don't have to go to the cross. Jesus did it for me. Ich muss nicht ans Kreuz gehen. Christus hat das für mich gemacht. Imagine if every single one of us had to be crucified to get into heaven. Stell euch einmal vor, wenn jeder einzelne von uns gekreuzigt werden würde, um in den Himmel zu kommen. You know what we would think? Wisst ihr, was wir dann dächten? I guess it's not so bad. Ich denke mir, es ist nicht so schlimm. I mean, heck, if to get to heaven. Na, ich komme doch in den Himmel. Is it bad? It's bad. Ist das schlimm? Ja, how long did it take? About 6 hours. Sechs Stunden. Oh, man. Well, you want to go to hell or you want to go to heaven? Was? Na, willst du in den Himmel kommen oder in die Hölle? You can just slide right into hell. You can go to the cross and go to heaven. Du kannst entweder gleich in die Hölle hinunterrutschen oder du kommst in den Himmel. There's no other way out. Das Kreuz. Nope. Gibt es keinen anderen Weg hinauf? You can hang on a cross. Nein, wenn du in den Himmel willst, musst du am Kreuz sein. Du hast die Wahl. Man. One died for all. Einer ist für alle gestorben. I don't have to go hang on a cross. Ich muss nicht ans Kreuz gehen. Because it wouldn't save me anyway. Weil es könnte mich sowieso nicht retten. This is the goodness of God. Das ist die Güte Gottes. Verse 15, and he died for all. Vers 15. Und für alle ist er gestorben. So that we who live might no longer live for ourselves. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. But for him. Sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Who died and rose again on our behalf. Der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? He died for all. Er ist für alle gestorben. So that we who are alive right now, damit wir, die wir jetzt leben, we don't live for ourselves, nicht mehr für uns selbst leben, but we live for him, sondern für ihn leben. And we serve him by serving others. Und wir dienen ihm, indem wir anderen dienen. This is the fear of God. Das ist Ehrfurcht Gottes. And when we take communion, we take the Lord's Supper. Und wenn wir das Abendmahl des Herrn nehmen, we examine ourselves. Dann überprüfen wir uns selbst. Do I fear God? Fürchte ich Gott? When I support the church, wenn ich die Gemeinde unterstütze, is it in the fear of the Lord? Geschieht es dann in der Ehrfurcht vor Gott? Do I believe that with what I support the church? Glaube ich, dass ich mit dem, womit ich die Gemeinde unterstütze, so that we can reach people before the Lord returns? Nämlich, damit wir Leute erreichen können, bevor der Herr wiederkommt. This isn't about supporting me, supporting something. Es geht nicht darum, mich zu unterstützen oder irgendetwas zu unterstützen. This is about supporting a work to reach people. Es geht darum, ein Werk zu unterstützen, wo es gilt, Leute zu erreichen. So that within 7 to 10 years, this building is a youth center. So dass in circa 10 oder 12 Jahren dieses Gebäude hier ein Jugendzentrum sein wird, wo Hunderte von Jugendlichen sein werden, vielleicht Tausende den Herrn erkennen werden. This is burning on my heart. Das habe ich am Herzen. And I know this is burning on many hearts. Und ich weiß, das brennt vielen am Herzen. To see God do something amazing before he returns. Einfach Gott etwas ganz Erstaunliches tun sehen, bevor er wiederkommt. To see teenagers coming to the front, praying. Teenager zu sehen, die nach vorne kommen und da beten. Weeping, praying with each other. Die weinen, die gemeinsam beten. Carrying Bibles. Die ihre Bibeln mitnehmen. And fellowshipping in the Lord. Und Gemeinschaft haben im Herrn. Throwing their drugs away. Die ihre Drogen wegwerfen. And being a witness, a testimony. Und ein Zeugnis sind. And youth groups growing and und dass Jugendgruppen überall wachsen. And joining hands with other churches. Und dass man sich die Hände reicht and innerhalb der Gemeinden. Rocking the foundations of this city und dass for man Jesus. Die Grundfesten dieser Stadt zum Wackeln bringt. This is für what Jesus it's all Christus. About. Darum geht es. And then the Lord returns in the air. Und dann kommt der Herr zurück. And the trumpet sounds. Im Himmel und die Trompeten erklingen. And we're in the midst of this thing down here. Und wir sind da mittendrin in dieser Sache. And God is moving and the trumpet sounds. Und Gott bewegt sich und die Trompeten erklingen. All these people are with the Lord. Und alle diese Leute sind dann and beim we Herrn. Think, Wow, praise the Lord. That was awesome. Und wir denken uns, wow, preist den Herrn. Das war erstaunlich. That we could be part of something before you returned. Danke, Jesus, dass wir Teil einer Sache sein durften, bevor du wiederkommst. But the decisions that we make, aber die Entscheidungen, die wir treffen, so often the fear of God is not there. Sind so oft gefällt ohne die Ehrfurcht vor Gott. And I like this definition. Und ich mag diese Definition. That I'm the fear of God. I am so convinced that God is good. Also Furcht Gottes. Ich bin so überzeugt davon, dass Gott gut ist, und zwar mir gegenüber. That I can risk being selfless. So dass ich es riskieren kann, selbstlos zu leben. And if I don't get what I think I deserve, und wenn ich nicht bekomme, was ich denke, dass ich bekommen sollte, God remember me. Gott erinnert sich an for mich. Good. Erinnert sich zum for Guten all für I've mich. Done. Für all das, was that ich gemacht nobody habe. Ever appreciated. All das, was niemals jemand je geschätzt hat. God will not forget. Gott wird es nicht vergessen. In Hebrews it says, he is not unrighteous to forget. Und es heißt, er ist nicht ungerecht, um das zu vergessen. And this sets me free. Und das setzt mich frei. I can serve. Dann kann ich dienen. It doesn't have to come back from people. Das muss nicht von den Leuten zurückkommen. It's wonderful if people are thankful. That's great. Es ist wunderbar, wenn die Leute dankbar sind. Das ist großartig. I am set free by the fear of the Lord. Aber ich werde dadurch freigesetzt durch diese Ehrfurcht vor Gott. And then we come and we sit down and we have the Lord's Supper. Und dann kommen wir sitzen da und wir halten das Abendmahl. And we examine ourselves. Und wir durchforschen uns selbst. Lord, Herr, I remember you. Ich erinnere mich an dich. What you did for me. Ich erinnere mich daran, was du für mich gemacht hast. Just want to quiet my heart down. Ich möchte mein Herz jetzt einfach ruhig I just want to picture those nails. Und ich möchte mir diese Nägel vorstellen. Being driven through your hands. Die durch deine Handgelenke getrieben wurden. Through your feet. Durch deine Füße. For me. Für mich. Thank you. Danke. For the gift of eternal life. Danke für dieses Geschenk des ewigen Lebens. Thank you, Lord. Danke, Herr. Lord, Herr, I want to live my life like you. Ich möchte mein Leben so wie du leben. I want to give. Ich möchte geben. Sometimes it hurts. Manches Mal tut es weh. Sometimes nothing comes back. Und manches Mal kommt nichts zurück. But remember me, O God. Aber erinnere dich meiner, O Gott. For you are good. Weil du bist gut. Remember me, Lord. Erinnere dich an mich, Herr. I want to live a selfless life. Ich möchte ein selbstloses Leben leben. I want to have the fear of God in my attitude. Und ich möchte die Furcht Gottes in meinen Einstellungen haben. In my decisions. In meinen Entscheidungen. Maybe you're here tonight. Und vielleicht ist jemand hier heute Abend. And you've never received the Lord. Vielleicht hast du den Herrn noch niemals empfangen. If you were to die tonight, und wenn du heute Abend stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? Jesus said, "No one comes to the Father but by me." Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. He is the Lamb of God. Er ist das Lamm Gottes, who takes away the sins of the world. Der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Pray with me. Dann bete mit mir. Say, God, forgive me. Sage, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Give me the gift of eternal life. Gib mir das Geschenk des ewigen Lebens. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meinen Sünden. Please. Bitte. And maybe I'm a believer tonight. Und vielleicht bin ich heute Abend ein gläubiger Christ. And my conviction of God's goodness is so small. Aber meine Überzeugung, dass Gott gut ist so gering. My fear of God is so small. Und meine Ehrfurcht vor Gott ist so gering. My decisions are so focused on my own personal welfare. Und meine Entscheidungen sind so sehr auf mein Wohlbefinden ausgerichtet. It's all about me. Es geht nur um mich selbst. Lord, forgive us tonight. Herr, vergib uns heute Abend. Help us to examine ourselves. Hilf uns, dass wir uns selbst erforschen können. In light of your presence. Im Lichte deiner Gegenwart. In light of your goodness. Im Lichte deiner Güte. We pray. Hilf mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. So tonight we'll just have communion very personally. Also heute Abend werden wir das Abendmahl sehr persönlich halten. And just take it however you feel, whenever you feel. Es einfach einnehmen, wann immer ihr euch danach fühlt. Maybe we can dim the lights a little bit there. Können auch die Lichter ein wenig dimmen. And the ushers will go around and pass. You can just stay where you are. Ihr könnt dann auch in sitzen bleiben und die Saalordner werden Brot und Wein austeilen. I have left Pastor Ellis 1 minute. Jetzt Pastor Ellis noch eine Minute. To come up and say goodbye to us. Und sich von uns zu verabschieden. He's leaving tomorrow for St. Petersburg. Er wird morgen nach St. Petersburg gehen. And he's been here for 2 weeks with his wife Katja. Er war mit Katja schon 2 Wochen da bei uns. And he's been a real blessing. Er ist so ein Segen gewesen. Not yet. It took 2 weeks for us to get used to him, huh? Wir haben 2 Wochen gebraucht, um uns an ihn zu gewöhnen. And now that we're used to him, he's leaving. Und endlich haben wir uns an ihn gewöhnt und jetzt geht er weg. Amen. I learned that from Pastor Brian to be real quick. Ich habe das von Pastor Brian gelernt, sehr schnell zu sein, also zu hudeln. Thank you so much for opening your hearts to us. Danke so sehr, dass ihr Herzen mir gegenüber geöffnet habt. We needed the 2 weeks more than you did. Wir haben noch 2 Wochen mehr gebraucht wie euer hier. And I pray that just a little bit of the body of Christ in St. Petersburg has been put in your hearts here. Und dass der Leib Christi in St. Petersburg hat euch uns aufs Herz gelegt. That you can pray for us. Und betet für uns bitte. And really, you've blessed us. Ihr habt uns wirklich so gesegnet. Thank you for the gifts. Danke für alles, für was ihr uns geschenkt habt. Some of you have given money for our Russian pastors. Thank you. Manche haben Geld für unsere russischen Pastoren gegeben. And I've noticed this. Ich habe auch bemerkt. You know, there is a portion of God in your church. Da ist wirklich Gott hat wirklich seinen Teil hier drinnen bei euch. And it's very special. Und das ist was ganz Besonderes. Und es wäre wirklich bedauerlich, wenn ihr nicht das, was ihr habt, mit dem Rest der Stadt weitergeben würdet. With your friends and your family. Und auch an eure Freunde und an eure Familie. My wife and I travel all over the world, and many churches do not have what you have. Meine Frau und ich, wir besuchen viele Gemeinden auf der ganzen Welt, und viele Gemeinden haben das nicht, was ihr hier habt. And I noticed something else. Auch was anderes habe ich bemerkt. You are amazing to give yourself. Und ihr gebt euch wirklich selbst dahin in erstaunlicher Weise. Your staff works evidently night and day. Und das bei euch im Team wird Tag und Nacht gearbeitet. And they do it with joy. Und die machen das mit Freude. And I woke up this morning thinking of you, and I thought of a story. Und heute Morgen, wie ich aufgewacht bin, dachte an euch nach, und da ist meine Geschichte eingefallen. I heard many years ago. Das ist schon Jahre her. Sometimes when you're doing things, it seems like nobody notices. Manchmal, wenn man Dinge tut, sieht es so aus, wie wenn das niemandem auffällt. I know in St. Petersburg sometimes we really feel alone. Oft fühlen wir uns ganz allein in St. Petersburg. And people don't know, they don't see the 15-hour days and the sleepless nights. Und die sehen nicht diese 15-Stunden-Tage und oft schlaflosen Nächte. But I remember a missionary. I love to read missionary biographies. Ich lese gerne die Biografien von Missionaren. And this missionary had spent his whole life in Africa. Und hier ging es um einen Missionar, der sein ganzes Leben in Afrika verbrachte. And this was in the 1800s. Das war im 19. Jahrhundert. Maybe the early 1900s. Vielleicht sogar Anfang des 20. And he had grown old. Er wurde alt. His body was sick. Sein Leib war schon krank. And he was coming home to America. Und er war gerade dabei, nach Amerika zurückzureisen. And all of his family was already dead. Und seine ganze Familie war dort. He didn't know who would meet him. Er wusste nicht, wer ihn jetzt da empfangen würde. When the ship landed. Als das Schiff ankam. And so as the ship near the port. Als das Schiff dann sich dem Hafen näherte. There were hundreds of people. Waren hunderte von Leuten. There were bands playing. Da haben Musikkapellen gespielt. And he said, oh my God. Und er sagte sich, oh Gott. They didn't forget. Die haben nicht vergessen. What a welcome. Was für ein Willkommen. But what the missionary did not realize, was dieser Missionar nicht erkannte, that on that same ship, auf dem gleichen Schiff, was President Teddy Roosevelt. War auch Präsident Roosevelt. He had just gotten back from a safari in Africa. Der von einer Safari in Afrika gerade zurückkehrte. And he noticed soon that as the president walked out, these people ran to him. Und er bemerkte sofort, als dieser Präsident dann ausstieg, dass die Leute auf ihn zurannten. And when the president left, doch als der Präsident wegging, the bands left, es ist auch die Musikkapelle weg. The people left, die Leute gingen weg. And he looked down, dann sah er hinunter. Not one person. Nicht eine Person. Not one person. Nicht eine Person. He had given his whole life. Er gab sein ganzes Leben. Not one person. Nicht eine Person. And he was broken. Er war gebrochen. He said, God, I don't understand. Er sagt, Gott, ich verstehe nicht. I've given everything. Ich habe alles gegeben. And here I am. Und da bin ich nun. Not even one person. Ohne einem einzigen Menschen. And then he heard as if a voice from heaven. Und dann vernahm er so etwas wie eine Stimme vom Himmel her. But son, aber Sohn, you're not home yet. Du bist noch nicht daheim. Du bist noch nicht angekommen. And I want to say to all of you that labor. Und ich möchte euch allen sagen, die sich mühen. We're not home yet. Wir sind noch nicht daheim. And God has rewards for the kindness you've shown us this. Und Gott hat Belohnung auch für die Freundlichkeit, die ihr uns erwiesen. My wife and I cannot repay you, but he can. Meine Frau und ich können euch nicht das vergelten, and, aber er kann. We love you, Pastor Rob. Wir lieben dich, Pastor Rob. You're our friend. Du bist ein Freund. And we've walked together through some difficult times. Und wir sind gemeinsam durch schwierige Zeiten. Mary, you're the top of the ladder for a pastor's wife. You're really amazing. Mary, du bist wirklich ganz oben auf der Leiter als Pastorenfrau. My wife and I see many pastors' wives. Und meine Frau und ich, wir sehen viele Pastorenfrauen. You're not out of the regular mold. Du bist nicht aus dem normalen Holz geschnitzt. And so we thank you. Und wir danken dir. And we invite you to be with us. Und wir laden euch auch ein. We really need you. To consider being with us in January. Wir brauchen euch wirklich und wir rechnen mit euch im Jänner. And your pastor will have information about that. Und euer Pastor wird dann nähere Informationen dazu auch haben. Not just our church. Nicht nur unsere Gemeinde. But the Russian churches need you. Aber die gesamten russischen Gemeinden brauchen euch. I don't ever share what we have to do to stay. And keep on going there because it, you know, you don't need to hear all that. But we really ihr braucht gar nicht einmal zu wissen, was wir alles brauchen, um dort überhaupt weiter überleben zu können. And there'll be between 160 and 200 Russians and pastors and missionaries. Da werden so 160 bis 200 Russen, Pastoren und Missionare werden dort. And to see you would encourage them so much. Und euch nur bloß euch zu sehen, würde sie so ermutigen. Satan just tries to make us believe you're all by yourself. Und dass sie eben nicht das Gefühl haben, dass sie ganz alleine sind. But we know that we're not. Aber wir wissen, so, dass wir das nicht sind. God bless you. We love you. Gott segne euch. Wir lieben euch. And the next time I come, I'm expecting to see 500. Das nächste Mal, wenn ich zurückkomme, erwarte ich mir 500 Leute. And the next time, I'm expecting to see 1,000. Und beim nächsten Mal vielleicht 1,000. And right before Jesus comes. Und noch bevor Jesus kommt. 2,000. 2,000. Which could be next week. Und das kann schon nächste Woche sein. So you really need to work harder than you're working. Ihr müsst euch mehr anstrengen. Thank you, God Danke. Bless you. Gott segne.